vorne siehst du meinen Schatten. Die Versuche vor mir zu fliehen, werden es klappen. Ich kann dir schon mal versprechen, jeden deiner Knochen werd ich dir brechen bis zum allerletzten. Die Leute, sie dachten, das ist alles nur ein Spiel, bis zu dem Moment, als ich über dich erfiel. Ich stranguliere dich mit meiner Hand. Ruhe in Frieden, Ruhe sang. Kein Bulle wird mich schnappen, ich werd in keine Falle tappen. Kurz tauch ich auf, dann tauch ich wieder unter, wie ein Geist, und keiner von ihm weiß, wo man mich findet in der Dunkelheit. Dort lebe ich verborgen, verborgen vor den Augen und Ohren von denen, die sich nach meiner Nähe sehnen. Ich sehe jene nicht als würdig an, neben mir zu stehen auf einem Berg, erbaut aus Leichen. Ich mach die Scheiße für den gottverdammten Teufel, man. Devil shit is what I speak, devil shit is what I bring. Ich mach die Scheiße für den gottverdammten Teufel, man. Murder in my mind and your hate is in my brain. Ich mach die Scheiße für den gottverdammten Teufel, man. Devil shit is what I speak, devil shit is what I bring. Ich mach die Scheiße für den gottverdammten Teufel, man. Murder in my mind and your hate is in my brain. Die gefühlvolle Schlachtromantik, dir wird Gott übel vor dem Anblick. Ich soll es anders tun, doch ich kann es nicht. Messer in den Hals und dann wirst du aufgeschlitzt. Deine Organe, die ich brauch, tiefgekühlt werden sie später. Später verkauft man einen reichen Sack aus dem Ausland. Ich plane einen Aufstand gegen das System. Sie wollen mich ausnehmen, ich werd sie ausnehmen, bis alle am Ende drauf geht, du und ich, ich und du. Wer sticht als erstes zu und kann man einen Schatten? Denn verletzlich hab die Dahlzeit-Connection mit den echten Waffen und das nicht aus dem Westen, sondern vom Stalin-Rest der Posten. Aus dem tiefsten Osten deine Munition verschossen und mit Blut übergossen. Legst du wie Fotzen unten, nachdem du gefickt wurdest, Six Feet Deep verscharrt in deinem Grab. Ich mach die Scheiße für den gottverdammten Teufel, man. Devil shit is what I speak, devil shit is what I bring. Ich mach die Scheiße für den gottverdammten Teufel, man. Murder in my mind and your hate is in my brain. Ich mach die Scheiße für den gottverdammten Teufel, man. Devil shit is what I speak, devil shit is what I bring. Ich mach die Scheiße für den gottverdammten Teufel, man.